Also, wir wollen auf einem Blick zur 20. die Vernehmung von Ihnen fortsetzen. Wir wollen es aber heute etwas kurz fassen. Ich habe Ihren Brief bekommen, aber in dem Brief, da tischen Sie mir einige Unwahrheiten ab. So. Die stimmen nicht. Die Briefe, die beinhalten wieder, wie schon in manchen Punkten, ein kleines Fantasiegebilde von Ihnen, das Ihnen so nachträglich eingefallen ist. Wissen Sie nicht, dass Sie den Nerz, den Sie der Verweigerung gestohlen haben, dem Herrn Fehrbach gegeben haben zum Aufbewahren? Herr Fehrbach hat keinen Nerz gehabt, Herr Fehrbach hat einen Bisamkragen gehabt. Einen ganz großen, dunklen Bisamkragen von meinem ehemaligen Mantel, jawohl. Ja, und wann haben Sie denn Herrn Fehrbach diesen Kragen gegeben? 1956 etwa. Also das stimmt nicht. Doch, das stimmt, Herr Staatsanwalt. Da wollen Sie auch behaupten, dass Herr Fehrbach schwindelt. Ich weiß es nicht, ob Herr Fehrbach schwindelt. Ich kann nur sagen, ich habe ihm einen großen Kragen gegeben. Und das war ein Nerz? Nein, das war ein... Jetzt weiß er aber ganz genau, dass es ein Nerz war. Nein, es war ein wenn der Nerz vom Bisam unterscheiden kann, bitte. Es war ein dunkler Bisam. Es war, wissen sogar noch mehr Leute, dass es ein Nerz war, den Herr Fehrbach hatte. Wer war das? Weiß das denn? Das wissen noch mehr Leute. Ich kann also geben Sie es zu, dass Sie den Nerz Herrn Fehrbach gegeben haben? Nein, das kann ich nicht zugeben. Das war ein Bisam, ein ganz dunkler Bisam. Das stimmt doch nicht. Es war ein dunkler Bisam mit den großen, großen, dunklen Fellen dadurch. Es ist so, Herr. Ich kann Ihnen doch wirklich nichts anderes sagen. Ich kann Herr Fehrbach sagen, es ist der Nerz gewesen. Für den ist wahrscheinlich alles Nerz. Dass es ein Nerz war, den Sie Herr Fehrbach gegeben haben, das bestätigt auch die Mutter von Fehrbach. Versteht denn diese kleine, arme, gutbürgerliche Frau von Nerz? Ich bitte Sie. Ja, und warum haben Sie denn dann, bleiben wir bei dem Bisampelz, den Bisampelz dem Herrn Fehrbach gegeben? Ja, er sollte ihn mir verkaufen. Den Bisam? Ja. Wer hat er das getan? Nein. Warum nicht? Weil er keinen Käufer fand. Und woher stammt der Bisampelz? Es war mehr oder weniger. Es war auch das nicht mit Verkauf, sondern es war sozusagen für die 1000 Mark, die ich ihm gegeben hatte. Ich wollte ihm eine kleine Sicherheit dazu geben. Und seit wann sind Sie im Besitz des Bisamkragens? Den Bisamkragen, den habe ich nicht. Den habe ich, den, oh Gott, der ist uralt. Der war auf meinem ehemaligen, wie heißt der denn, wie heißt dieser Mantel denn? Wie heißt der denn? Den habe ich von meinen Eltern bekommen. Ich dachte, den Bisamkragen haben Sie von einem Mantel Ihrer Mutter abgetrennt? Nein. Ich habe den Nerz von Lothar Brühne auf den Mantel meiner Mutter weggenommen. Aber was ist mit dem Bisamkragen, der jetzt bei Ihnen zu Hause liegt? Welcher Bisamkragen? Ist doch ein Bisamkragen bei Ihnen zu Hause. Ja, den haben Sie ja auch an sich genommen. Nein, haben wir gar nicht. Das interessiert uns wenig. Ja, da bin ich am Ende. Jetzt bin ich am Ende. Ich habe den Bisamkragen praktisch dem Fehrbach als Pfand, möchte ich sagen. Ja, und wie kommt der Bisamkragen dann wieder zu Ihnen? Gott, er sagte, du brauchst ihn nicht, zahl das Geld, wann man es will, nicht wahr? Haben Sie das Geld noch nicht an ihn zurückgezahlt? Nein, habe ich noch nicht. Auch nicht den Raten? Auch nicht den Raten. Na, Fehrbach meint, Sie hätten es den Raten an ihn bezahlt. Nein, habe ich nicht bezahlt. Sie wissen genau, dass es nicht bezahlt. Nein, ich habe nicht bezahlt. Er gibt der Fehrbach auch was Falsches an, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihm keine Raten bezahlt. Das nehme ich daran wahrscheinlich, dass keine Raten bezahlt sind. Dass ich wahrscheinlich Herr Fehrbach in diesem Punkt enttäuschen werde. Mit den Raten. Ja, ich habe ihm keine Raten gegeben. Ich habe ihm eine Zeit lang den Kragen gegeben und habe gesagt, also bitte vielleicht, weil der Mann so viel Geld hat für seine Freundin oder für wen, was weiß ich, was er da muss. Ja, und wie war die Geschichte mit dem Nerz dann? Ich habe einen Nerzkragen von Lothar Brühne bekommen, etwa 1954 oder 53. Tja. Wollen Sie das nicht aufrechterhalten? Ja, das muss ich aufrechterhalten, weil es so ist, Herr Staatsanwalt. Warum sagen Sie dann einer Frau Schummer, dass diese Frau Schummer zu ihrer Tochter gehen soll und die Tochter den Nerzdiebstahl auf sich nehmen soll? Habe ich Frau Schummer nicht gesagt. Ich habe Frau Schummer gesagt, sie sollte mit meiner Tochter Kontakt aufnehmen. Das Kind wäre dermaßen zerstreut und wäre dermaßen weg, nicht wahr? Die würde, die wäre so phlegmatisch und die würde sich keine Gedanken machen. Es bedürfe nur eines Anstoßes und sie sollte doch mal überlegen, habe ich wörtlich gesagt. Sie sollte überlegen. Ob ja, also sie hat sich überlegt, ihre Tochter, und hat angegeben, dass sie seit einem halben Jahr weiß, dass sie den Nerz der Verweigerung gestohlen haben. Hat Silvia gesagt? Ja. Glaube ich nicht. Also das hat sie ihrer Tochter angegeben und hat diese ihre Angabe sogar vor dem Ermittlungsrichter gemacht. Das glaube ich nicht. Ja, wenn Sie mir nicht glauben, wird schon, dann wird es halt die Verhandlung erweisen. Also wollen Sie zugeben, dass Sie das gestorben haben? Nein, kann ich nicht zugeben. Ja, wollen Sie doch Ihre Tochter überführt werden. Ja, das gibt's ja gar nicht, dass das Kind etwas derartiges sagt. Wollen Sie doch Kleber überführt werden? Ja, bitte. Also ich möchte gerne eine Gegenüberstellung mit meiner Tochter. Möchte ich wirklich gerne. Das gibt es nicht, dass das Mädel sowas sagt. Das ist unmöglich. Hat sie aber gesagt. Ich habe es ja nicht erfahren. Ich weiß über Silvia Bescheid, glauben Sie es mir. Ja. Und wissen Sie, mit welchen Worten Ihre Tochter die Anfrage eingeleitet hat? Nein. Ich habe keinen Grund, von meiner Mutter zu schauen. Sie sehen die Sache, glaube ich, noch immer etwas ganz anders, als es in Wirklichkeit ist. Ach so. Also, Frau Schummel ist nämlich gehört worden, Herr Schiesel. Und da sind wir dann nach Kraft gekommen. Und nicht nur das, sondern wir haben Frau Schummel noch viel mehr gesagt. Also, Ihre Tochter, das ist mal hart. Die Unterschrift Ihrer Tochter? Ja. Ist das die Unterschrift Ihrer Tochter? Ja. Lesen Sie ruhig mit. Ich habe mir nach meiner Vernehmung vom 21.10.61 die Angelegenheit um den Nerzstoller der Frau Weigand noch einmal durch den Kopf gehen lassen und kam dabei zum Ergebnis, dass ich keinen Grund hätte, die Wahrheit zu verschweigen. Warum nehmen Sie es denn jetzt weg? Bitte? Ja, weiß die andere Hast du was dazu? Ja. Es gibt doch noch weiter. Vor einem Jahr hat mir meine Mutter erzählt, dass sie damals in Garmisch-Partenkirchen den Nerzstuhler der Frau Weigand weggenommen habe, um ihr eines Haars zu wischen. Haben Sie es gelesen? Unterschrift Ihre Tochter. Ja, das ist Silvia. Silvia hat das selbst gemacht. Würde, dass Sie als Mutter diese Sache noch heute Ihre Tochter in die Schuhe schieben und haben geglaubt, sie beißt darauf an. Ich habe bis jetzt nichts gesagt. Das muss ich wohl sagen, lässt sie in einem besonderen Licht erscheinen. Herr Staatsanwalt, bisher habe ich nichts darüber gesagt. Gar nichts darüber gesagt. Aber nachdem das so gedreht wird. Sie haben darüber doch gesprochen, Frau Grüne. Das kann Ihnen bewiesen werden. Sie haben Ihre Tochter beeinflussen lassen wollen, dass sie diesen Diebstahl auf sich nimmt. Nein. Sie haben noch andere Dinge gesagt. Ich habe zu dieser Frau gesagt, ich müsste dieses Kind haben, die so verspielt ist und eine Angst vor mir hat, nicht wahr? Ich müsste die dahin bringen, sich an die Situation zu erinnern. So ist es gewesen und nicht anders. Sie hat sich aber an freien Stücken erinnert und hat etwas anderes als gesagt. Wollen Sie behaupten, dass Ihre Tochter lügt? In dem Punkt lügt das Mädel. Und Sie nicht? Nein, ich lüge nicht. Lügen Sie überhaupt nie? Nein, ich lehne die Lüge ab, Herr Staatsanwalt. Ich lüge nicht. Dann gehen wir mal zunächst zu einem anderen Punkt. Was sagen Sie an Stallberg? Warum haben Sie Stallberg beeinflusst und dazu bewogen, die Angaben zu machen, er wäre Ihnen auf der Autobahn nachgefahren? Stallberg hat in vollem Umfang das Alibi von Ihnen nicht bestätigt. Er hat angegeben, niemals hätte er Ihnen eine Brille nachgefahren. Niemals? Niemals. Ich weiß nicht. Das Brille nachtragen zum Wagen vor dem Haus, haben Sie ihm erklärt, könnte man doch etwas ausdehnen auf das Nachfahren auf der Autobahn. Stimmt's? Niemals, Herr Staatsanwalt. Nie. Lügt auch Stallberg. Das stimmt nicht. Der Mann war bei mir, wollte meine Tochter engagieren und als er aufstand an unserem Tisch, da sagte er, jetzt muss ich mich aber hier befleißigen, nichts liegen zu lassen, nahm seine Brillen an sich. Da sagte ich, was hat das auf sich? Und dann sagte er, wissen Sie gar nicht, dass ich Ihnen meine Brille nachgefahren habe? Das habe ich vollkommen vergessen. Wann war das denn? Ach, sagte er, wenn ich mich nicht ganz täusche, war das an dem Abend, wie Sie zu Ihrer Sternenmutter fuhren. Nein, das war dann der 14. Am 14. waren Sie dann nicht bei ihm. Das weiß ich, die Geschichte hätte ich für immer vergessen. Eben, weil Sie am 14. nicht bei ihm waren. Natürlich war ich bei ihm. Sie waren nicht bei ihm. Natürlich war ich bei ihm. Das hat er aber anders angegeben. Ja. Hundertprozentig war ich bei ihm. Ich weiß ja, ich hatte 8 Tage vorher die 5 Zähne gezogen bekommen. Und er hat, und die ganze Woche war ich in Bonn und es ist keine Nachbehandlung gemacht worden. Er hatte mir sofort eine Prothese gegeben und ich hatte unsagbare Moleste und Schwierigkeiten damit. Und als ich jetzt organisch durch seine Straße fuhr, um zur Autobahn zu fahren, kam ich an seinem Hause vorbei. Stallwerk habe gehalten. Ich weiß sogar, wo ich gehalten habe. Es ist mir inzwischen eingefallen, um die Ecke herum. Und dass ich von der Praxis aus mit Stallwerk über den Wagen gesprochen habe, den neuen, dass ich ihm erzählt habe, ich würde den einfahren mit 80, nicht wahr? Ja, also wir wollen jetzt nicht mit... Doch, das ist alles wichtig. Nein, das ist gar nicht wichtig. Ich möchte nur sagen, also Stallwerk hat ihre Angabe nicht bestätigt und Stallwerk blieb ab. Blieb Stallwerk. Herr Stallwerk, kannst du mir ja selbst erzählen? Sie ist ihm zunächst, erzählt er, erklärt es ausdrücklich, nicht wahr? Sie hätten ihm das mehr oder minder suggeriert, nicht wahr? Und er hätte zunächst zugestimmt, weil er diese seiner Aussage keine Bedeutung beigemessen hätte. Das gibt es ja überhaupt nicht, dass Stahl gleich sowas sagt. Ja, das gibt's ja. Das war von mir persönlich. Ich habe ihn selbst vernommen. Wann haben Sie ihn vernommen? Das war vorgestern. Das kann der Mann ja gar nicht sein. Dann sind die alle verrückt, die Menschen. Sind alle Menschen. Der war bei mir und hat mir die Geschichte, ich hätte sie nie gewusst. Gar nicht. Sie haben ihn extra wegen dieser Sache mal aufgesucht. Wahrscheinlich extra wegen dieser Sache. Sie kamen zum Referat zu ihm. Also es wird ja immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer. Er ist lediglich nach Hause gefahren und wir haben uns in seiner Praxis mal darüber unterhalten. Hat er mir gesagt, dass er in seinem Buch oder seinem Apotheke oder was weiß ich gezeigt und hat gesagt, sehen Sie, Sie waren am 14. oder wann es war, das weiß ich, an dem Gründonnerstag waren Sie bei mir. Bis hat die Eintragung gefunden, um die nächste Patientin kam, 7:15. Das hat er mir so gezeigt, gesehen habe ich es nicht, weil ich ja nicht mehr... Die Eintragung hat er gar nicht am 14. gemacht, sondern die Eintragung hat er nachträglich gemacht, weil er mit Ihnen gesprochen hat. Davon weiß ich überhaupt nichts. Wieso soll das denn jetzt wieder stattgefunden haben? Jedenfalls die Eintragung von dir am 14. In der Kartei und in dem Vormerkkalender sind nachträglich angefertigt worden und stimmen nicht. Datum stimmt nicht. Sie waren am 14. gar nicht da. Ich war am 14. Ich weiß ja genau, was der Mann hier gemacht hat. Wann haben Sie Ihre Prothese bekommen? Die Prothese habe ich bekommen 8 Tage vorher. Und zwar an einem Mittwochabend sind mir 5 Zähne gezogen worden, abends um zwischen 9 und 10 Uhr. Und da hat er mir anschließend sofort die Prothese gegeben. Am nächsten Tag, und das war genäht, der ganze Kiefer war genäht. Am nächsten Tag war ein Donnerstag, da hat er die Fäden rausgezogen. Und am Freitag bin ich ganz überraschend zu meiner Mutter gefahren. Ganz überraschend zu meiner Mutter gefahren. Ich hatte also keine Pflege in der ganzen Woche mit dieser irrenden. Warum sind Sie da am Freitag überraschend zu Ihrer Mutter? Weil meine Mutter mich wissen ließ, dass sie ins Krankenhaus gekommen ist. Ich dachte, Sie wollten den Wagen sowieso zum Montag hinbringen. Ja, es war für Samstag geplant, die Reise. Ich wollte Samstag erst fahren, weil ich ja selbst noch Rekonvaleszentin war. Ja, für Freitag war doch an sich gar kein Besuch bei Stallberg vorgesehen. Freitag war ich auch nicht bei Stallberg. Ja, also was hat der Überraschende, also die sogenannte Überraschende Abfahrt am Freitag für eine Bewandtnis dafür, dass er dann am 14. Ihrer Ansicht nach zu Stallberg in die Behandlung sich begab? Es ist ja 8 Tage nicht gepflegt worden. Wenn man eine Riesenwunde, es ist ja so ein Schnitt gewesen. Ja, der ganze Kiefer ist freigelegt worden. Das muss ja dann mal gepinselt oder Wundbehandlung gemacht werden. Das war nicht am 14., sondern das Ganze war 14 Tage vorher. Nein, das gibt's ja gar nicht. Die Prothese war am 9.3. da, Brüning. Am Mittwoch vorher, wie viel ist denn, was war denn, Mittwoch der 13., weniger 7 ist der 6. Am Mittwoch, den 6. sind mir die Zähne gezogen worden. Ich bin anschließend zu Franks gegangen. Die können das bestätigen. Die haben mir einen Cognac sogar noch gegeben, haben gesagt, du musst ins Bett, du siehst entsetzlich aus. Wie kannst du das aushalten? Jetzt haben Sie das nicht gehört. Doch, ich habe schon gehört. Das kann ich auch. Und dann am Donnerstag hat der Mann mir die Fäden rausgezogen. Am 7. demnach hat er mir mittags die Fäden... Wir haben mit der Geschichte ganz anders erzählt. Und es sagt, also Stallberg lügt, Werber lügt, ihre Tochter lügt. Und alle Leute, die an so etwas anderes sagen als Sie, lügen. Aber nein, Herr Staatsanwalt, ich kann dem Mann geistig nicht folgen. Wieso kommt er zu mir und erzählt mir das mit dem Brillen? War doch gar nicht ich bei Ihnen. Wusste es ja gar nicht. Ich wusste es zwar in diesem Jahr, ich wusste es ja gar nicht, Herr Staatsanwalt. Herr Staatsanwalt hat es ausdrücklich bedauert, anfangs überhaupt erklärt zu haben, dass es möglich gewesen war, Ihnen eine Brille mal nachgefahren zu haben. Aber hat mir gar keine Brille nachgefahren. Niemals hatte ihn eine Brille nachgefahren. Das gibt's ja nicht. Ich das ist nur ja eine Brille reine bekommen. Gefälligkeitsaussage gewesen, die er ursprünglich mal gemacht hat. Geben Sie das nicht zu? Nein. Der Mann hat mir die Brille nachgebracht, ohne Scheide, so wie sie ist. Diese Brille hat der Mann mir gebracht. Das weiß ich ganz genau. Haben Sie denn schon mal 1000 Mark versprochen? Ich habe keine 1000 Mark zu versprechen. Haben Sie der Frau schon mal niemals 1000 Mark versprochen? Nein. Niemals? Nein. Die Frau Schummer sagt, Sie hätten mehrmals hier 1000 Mark und sogar mehr versprochen, wenn Sie etwas täte. Ich habe gesagt, ich würde 1000 Mark dafür geben, wenn ich das Kind haben könnte und das an Ohren rappeln könnte, die wäre so verspielt und habe meinen ganzen Kummer der Frau ausgeschüttet. Also Sie sagen, Sie haben der Frau Schummer niemals 1000 Mark angeboten? Nein. Und Sie waren mit den beiden Briefen, nicht wahr, die damals das Frau Schummer gegenüber erwähnt haben? Welche beiden Briefe? Ich müsste es doch am besten selbst wissen. Oder drei Umschläge haben Sie ihr gegenüber genannt. Ich weiß nicht, was das heißt, drei Umschläge. Wie heißt denn die Dame, an die die anonymen Briefe geschrieben wurden? Fräulein Rauch. Rauch. Rauch oder Bauch oder so. Rauch oder Bauch oder so, das weiß ich. Haben Sie der Frau Schummer nicht erklärt, sie möge sich den Namen Jau sicher merken? Und sie veranlasst, dass sie den Namen. Nein, Fräulein Rauch. Auch oder schreibt. Bauch oder so. Ich weiß nicht. Und auf der einen Seite Auch schreibt und auf die andere das J. Aber eine Streichholzschachtel, die haben wir sogar da. Rauch, Jauch. Das J haben sie ja ausdrücklich diktiert. Ich habe gesagt an ein Fräulein Rauch oder Jauch oder Bauch, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich ganz genau, dass das Mädel das gemacht hat. Ja. Also die Briefe hat Ihre Tochter geschrieben? Nein, das weiß ich nicht. Aber sie hat mir mal gesagt, Mutti, ich musste für die Frau Weigand Kuverts schreiben. Hat sie doch gar nicht. Auch darüber ist sie vernommen worden bereits, nicht wahr? Und hat erklärt, die Briefe kennt sie überhaupt nicht. Silvia, ist also, dass Sie Ihre Tochter auf diese Art und Weise hereinlegen wollen, ist an sich meiner Ansicht nach ein sehr unschöner Zug, Frau Brüner. Ich weiß es. Ich muss Ihnen jetzt noch etwas anderes erklären. Ihre Tochter ist nicht straffrei, wenn sie den Pelz gestohlen hat. Denn die Strafbarkeit beginnt ab dem 14. Lebensjahr und nicht erst ab dem 16., wie Sie es gemeint haben. Ihrer Tochter setzen Sie also der Bestrafung aus, wenn sie veranlassen, dass sie den Erz gestohlen haben soll. Sie hat den Erz nicht gestohlen, aber Dr. Braun hat mir erzählt, das Kind, deine Tochter ist ein Prachtmädchen, die hat mir mal... Ja, das schreiben Sie auch in einem Brief, das darf ich nicht mehr weiter wissen, aber in diesem Punkt sind Sie widerlegt. Ich bin davon überzeugt, dass Silvia den Nerz genommen hat und den dem Dr. Braun gegeben hat. Davon bin ich heute überzeugt. Und Sie sind also auch überzeugt, dass es Fehrbach schwindelt, dass Sie ihm den Nerz gegeben haben? Es war kein Nerz. Ich habe Fehrbach keinen Nerz gegeben. Ein Smaragd eigentlich. Was ist denn mit dem Smaragd? Ja, da soll die Frau Schummer auch ihrer Tochter was sagen über den Smaragd. Ja, dass ich den tragen möchte. Und wo ist das Maragd? Der ist hier. Ich möchte ihn tragen. Das ist mein Ehering mit Hans Kossi. Ach, den Ring, den Sie anfangs getragen haben hier. Ja, ja, das ist sicherlich. Möchte ich gerne haben. Bestanden die in diesem Ring eingefassten Brillantenmal in einem größeren Stück? Nein. Ist das größere Stück geteilt worden? Nein. Sind es die Kleinen? Nee. Nein, das ist eine Anfertigung. Eine Neuanfertigung gewesen. Ganz mehr? Das haben Sie veranlasst, stimmt es? Das habe ich nicht geschrieben. Nein, das hatte ich gerade schon mal geschrieben. Auf Ihre Anweisung hin. Ich habe dir gesagt, Rauch oder Bauch oder Jauch, ich wüsste nicht. Warum haben Sie das jetzt so genau diktiert? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ob Jauch oder Rauch oder was. Ist ein J. Kuch. Auch oder wie? Ich weiß es nicht. Davon weiß ich überhaupt nichts, von diesem Schreiben da. So. Ein bisschen eigenartig, dass alle anderen etwas anders sagen als Sie. Finden Sie das nicht auch? Herr Staatsanwalt, ich habe der Frau gesagt, das gebe ich unumwunden zu, man müsste dieses Kind schütteln. Die ist derartig verspielt und die ist derartig klein und uninteressiert und was weiß ich und verspielt. Und man müsste ihr das sagen, nicht wahr? Ja, und sollte die Frau Schummer ihrer Tochter beeinflussen, dass ihre Tochter angibt, diese anonymen Briefe geschrieben zu haben? Ich habe lediglich gesagt, man müsste dem Kind sagen, sie sollte doch mal nachdenken, sie sollte mal überlegen. Das habe ich der Frau gesagt. Ich gebe 1000 Mark dafür, habe ich gesagt, wenn ich dieses Kind hier hätte, damit ich die mal... sie ist ja etwas Wichtiges für mich. Ja, sie soll darüber nachdenken? Silvia streitet, wird das ewig, aber ich kenne meine Tochter besser. Ich habe ihm geschrieben, ich kenne meine Tochter. Sie wird es ewig abschreiben. Lässt er die Hand sich abhacken. Ich kenne doch meine Tochter. Ja. Und das Briefe schreiben, als solche sie dann noch nicht strafbar. Das können Sie ja ohne weiteres zugeben. Sie sollte ja lediglich... Die weiß nicht, um was es geht. Und die weiß sehr genau, um was. Ich dachte, die hat ewig mit der Weigert zusammengehangen. Wenn dann anonyme Briefe geschrieben worden sind, also ich weiß bei Gott nichts davon. Ich mache doch so einen Blödsinn nicht. Ich schreibe offene Briefe, das beweist ja dieser eine schrieb da. Ich habe gar keinen, ist ja uninteressant, einem Mann einen Brief, einer Frau einen Brief zu schreiben. Ich ginge untergehakt, gar nicht meine Ausdrucksweise. Ja, das ist die Ausdrucksweise Ihrer Tochter. Die kann bayerisch zumindest. Untergehakt ist doch nicht bayerisch. Das weiß ich nicht, was bayerisch ist. Ich kann weder bayerisch noch rheinisch, ich spreche ein Hochdeutsch. Ich weiß nur, dass meine Tochter rheinisch sprechen kann und bayerisch sprechen kann. Weil ich 100%. Also Sie haben der Frau Schummer nicht erklärt, dass das J hier rauskommen soll. Ich habe der Frau Schummer gesagt, es waren ein Fräulein Rauch oder Bauch oder Jauch. Ich wüsste es nicht mehr genau. Warum schreibt denn die ein J dorthin? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jauch, das hätte ich ja, das hätte, warum schreibt es denn nicht zusammen? Aber Ihre ausdrückliche Anweisung, damit man nicht rauskommen soll. Ach, das ist doch... Wenn man das liest, dann sieht man das doch auch. Das ist doch kindisch. Ja, kann sein. Das ist doch kindisch, etwas derartiges. Ich habe von Rauch oder Bauch oder ja, ich weiß den Namen. Genau das, was Sie der Frau Schummer erklärt haben, haben Sie nämlich auch in einem Brief mir geschrieben bezüglich des Geschenks an, von Braun an. Ja, ich weiß haargenau, dass Dr. Braun mir, als Silvia in England war, gesagt hat. Ja, davon ist aber Ihrer Tochter nichts bekannt. Die sagt dann nein, klar. Weil sie es dem Mann versprochen hat. Hoch und heilig, so ist es ja. Die würde sich die Hand abhacken lassen. Woher wissen es dann Sie? Weil ich kombiniere. Ja, eben, Sie wissen es nicht, mit anderen Worten. Nein, ich weiß es nicht 100%. Sie ziehen nur Schlussfolgerungen. So ist es. Ja. Es wäre ja ein leichtes für mich gewesen, Herr Staatsanwalt, dem Kind das Ganze zu erzählen, nicht wahr? Also mit anderen Worten, Sie wissen jetzt nicht genau, ob Ihre Tochter den Nerz genommen hat. Weiß ich nicht, nein. Und das vermuten Sie nur. Ich wüsste nicht, wieso Sie Dr. Braun mal 3000 Mark gerettet haben kann, oder zwei, oder wie viel. Eine große Summe Geld. Wenn ich verweigern war, kann nie was schuldig. Auch die hat doch ein Verhältnis mit Dr. Braun gehabt. Kriegt doch von allen Männern Geld, die braucht. Und Sie nicht? Ich nicht, nee. Haben Sie von Braun anfangs nie das bekommen? Nein. Wann haben Sie erstmals Monatsgehalt bezogen? Das war immer versprochen. Es ist nie, er hat immer auf lange Sicht gearbeitet. Erst musste ich mal Spanisch sprechen lernen. Also ich habe Sie jetzt ausdrücklich gefragt, wir wollen uns jetzt etwas konzentrieren. Im Januar 60. Im Januar 60. Ja. Bei Ihrer ersten oder zweiten Vernehmung haben Sie angegeben, ein Jahr nach dem Kennenlernen bezogen Sie monatlich 200 Mark von Ihnen. Da ist das da ist das aufgekommen, dass ich das bekommen sollte. Aber er hat mir nicht zahlen können, weil er immer noch der Hinze die 300 Mark gab. Frau Hinzel bekam Jahre hindurch von Dr. Braun 300 Mark. Und er war sie immer noch nicht losgeworden. Ich habe für die Fahrten... Für die Fahrten habe ich etwas bekommen. Für die Reisen nach Spanien habe ich etwas bekommen. Das stimmt. Für die ganzen Reisen. Wo ich irrsinnig fünf Leute gespart habe. Ja. Nun, wissen Sie, ob Ihre Tochter die Briefe an Sie, an das Fräulein Jaff geschrieben hat? Das weiß ich nicht. Also wissen Sie auch. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Silvia mir mal zugeraunt hat, du, die Jo ist wieder bei dem Heulen, nicht wahr? Und ich soll nur ganz schnell mal was schreiben, Kuvert schreiben oder sowas. Das sollst du aber unter keinen Umständen wissen. Das hat das Mädel mir gesagt. Das ist ja albern, dass die das abstreitet. Die meint, Gott weiß, was da für Strafe ist, nicht wahr? Aber ich kenne sie. Sie sagt, nein, dann wird die an ihr Lebensende nicht Ja sagen. Sowohl durch die Polizei wie auch durch den Ermittlungsrichter ausdrücklich und mehrmals darauf hingewiesen, dass sie überhaupt nicht sagen, tragbar ihrer Tochter ist. Sie hat aber ausdrücklich erklärt, sie will etwas sagen. Und die anonymen Briefe, die hat sie überhaupt das erste Mal gesehen. Nun, also eine Gewissheit haben Sie ja bezüglich dieser anonymen Briefe auch nicht. Nein. Aber es ist nur bezeichnend, dass Sie durch die Frau Schimmer Ihrer Tochter veranlassen wollten, dazu irgendwie konkretere Angaben zu machen. Sie sollte sich überlegen, ich habe immer Frau Schumann noch mal gesagt, das müsste man dem Mädel sagen, es soll sich das durch den Kopf gehen lassen. Die ist verspielt und die denkt an allen möglichen Unsinn, nicht wahr, und ist vollkommen verspielt. Und wollte Ihre Tochter auch wissen, dass die Schreibmaschine von heute im Besitz der Polizei sei? Das habe ich ihr nur erzählt. Das habe ich der Frau Schumann erzählt. Was für Kreise zurück, habe ich ihr gesagt. Maschine von dem Untermieter wäre beschlagnahmt. Warum soll Ihre Tochter auch über die Frau Schimmer davon Kenntnis haben, dass der blaue Brief gefunden worden ist? Was meinten Sie mit dem blauen Brief? Da haben wir uns ja so wahnsinnige Gedanken drüber gemacht, Herr. Rodatus hat uns ja unentwegt den blauen Brief gezeigt. Da haben wir ja schon Spaß mitgemacht mit dem blauen Brief, dieser ominöse blaue Brief. Und kennt Silvia so gut wie ich und Herr Rodatus genauso. Woher wissen Sie, dass er weigernd Schulden an Traum hatte? Weiß ich gar nicht. Also, das wissen Sie auch nicht. Warum soll das dann Ihre Tochter sagen? Ich nehme es an, weil ich kombiniere. Sie kombinieren ja auch dauernd. Ich sitze allein und kombiniere auch. Weil Braun Silvia mal in den siebten Himmel gelobt hat und gesagt hat, das Mädel hat mir meine große Summe Geld gerettet. Und ich kenne Silvia. Sehr gut sogar. Und der Dr. Braun hatte einen großen Einfluss auf das Mädel. Und die hingen dauernd zusammen, die beiden. Wenn ich in Bonn war, dann gingen die miteinander aus. Abende für Abende. Jeden Abend. Ja, aber doch nicht mit Braun Senior, sondern mit Braun Junior. Nur mit Braun Senior ging das Mädel aus. Ja, also das ist Nebensache. Nee, das ist gar nicht Nebensache. So befreundet waren die. Ich war 14 Tage, alle sechs Wochen 14 Tage in Bonn. Und Braun ging immer 14 Tage lang mit dem Kind aus. Dem Mädel aus. Warum haben Sie der Frau Schimmer dann weitere Anweisungen angegeben darüber, was Ihre Tochter durch die Frau Schimmer alles erfahren soll, dass zum Beispiel Frau Weigand über 2 Monate im Besitz der Schlüssel der Wohnung war? Ob sie sich erinnerte, da weiß Silvia garantiert Bescheid. Die Weigand hat monatelang die Schlüssel gehabt. Das weiß ich haargenau, Herr Staatsanwalt. Das weiß ich so sicher wie nur irgendetwas. Warum soll ich so etwas denn sagen? Ja, Ihre Tochter wurde auch dazu schon vernommen, dass es anders erklärt. Weiß sie gar nichts. Wer hat denn die Wohnung gehütet, als wir in Italien waren? Fragen Sie das Kind mal so. Die ist dämlich, glauben Sie es mir. Ja, wenn diese Zeit kann sein, dass Weigand die Schlüssel hat. Nein, die hatte dauernd die Schlüssel. Die hat sich ja unentwegt mit dem Sohn getroffen. Das stimmt dann. Natürlich stimmt das. Bin ja, wer weiß, wie oft nach Hause gekommen und die saß mit ihrem Sohn da. Die sollte in die Wohnung hineingekommen sein, wenn sie keine Schlüssel hatte. Ah ja, der Sohn hat sich mit seiner Mutter niemals in ihrer Wohnung getroffen. Ohne ihr Preis gewesen. Frau Grüne, das kann wäre ja auch der Hausmeisterin bei Ihnen nicht verbeugen geblieben. Hausmeisterin ist nie da. Die Hausmeisterin ist nie da. Frau Frank ist ewig unterwegs. Hausmeister. Warum soll Ihre Tochter denn Herrn Herbert vom Mondsee mal anrufen, währenddessen? Ach, das ist ein Bekannter. Der kürzlich. Pernkopf, das ist ja schon bekannt. Bitte? Pernkopf. Pernkopf? Ja. Waren Sie mit dem auch mal in Spanien? Nein, nie. War der nie in Spanien? Nein, weiß ich nicht. Wie sieht er denn aus, dieser Herbert vom Mondsee? Der sieht aus wie Herr Frank. Ja, Frank kenne ich nicht. Ach so. Er ist groß, blond, breit. Ja, ein großer, schmaler, sehr auffallend schmaler Mann. Mensch. Etwa 40 Jahre alt. Ja, mit sehr vielen blonden Haaren und. Ist er breitschultrig oder schmal? Schmal, ganz schmal. Welchen Wagen fährt er? Gar keinen. Hat er überhaupt keinen? Nein. Warum soll Frau schon mal auch ihrer Tochter sagen, dass die Kuverts und die anonymen Briefe sowie auch die Pelzgeschichte der Schlüssel zum Ganzen seien? Die Schlüssel, sie soll fragen nach den Schlüsseln, ob das Kind wüsste. Ja, also die Schlüssel zum Ganzen ist aber was anderes als die Schlüssel. Nein, nur mit den Schlüsseln, habe ich gesagt. Die Bedeutung dieser Sache kennen Sie gut, Frau Brüne. Sie konnten anfangs nicht einmal mit einer Schreibmaschine schreiben. Den Abstand haben Sie immer gewahrt dazu. Ich kann auch mit Schreibmaschinen schreiben. Aber Sie haben schon geschrieben. Das ich hat sich kann, inzwischen herausgestellt. Nein, ich kann. Ja, Frau Frank, nicht wahr? Aber wie? Ist so unmöglich, dass Frau Frank das zerriss und ihre Mutter bat, es mir neu zu schreiben. Das war, Sie haben ja Frau Frank vernommen, nicht wahr? Das wissen Sie ja ganz genau. Es war ja so unmöglich, dass es nicht möglich war. Ja. Hm. Alle Abstände falsch und was weiß ich. Ich habe es ebenfalls unmöglich gemacht. Mich ein paar Mal verschrieben und verschweigen. Ja, das ist Schreiben mit der Schreibmaschine geschrieben und das wissen wir schon. Das haben Sie auch selber schon zugegeben. Nee, habe ich nicht zugegeben. Du hast mit der Schreibmaschine geschrieben? Nein, ich kann nicht schreiben. Gestümpert habe ich Ihnen gesagt. Ja, also dass Sie auf der Schreibmaschine gestümpert haben, haben Sie schon zugegeben. Nun, warum soll Ihre Tochter das rote Telefonbüchlein neu schreiben und alle Hamburger Nummern verschwinden lassen? Hamburger Nummern? Habe ich überhaupt nichts von gesprochen. Ich habe ihr gesagt. Haben Sie Geheimnisse in Hamburg? Gar keine habe ich in Hamburg für Geheimnisse. Nein, wir haben das festgestellt. Das rote Telefonbüchlein haben wir vorher. Also, wir wissen schon. Und das wird sich halt herausstellen, was da dran ist. Ja. Nun, warum haben Sie dann die Frau Schummer angewiesen, Ihre Tochter soll sofort zu mir gehen und ein Geständnis ablegen, wenn Sie selber nicht mehr wissen, ob Ihre Tochter das genau getan hat? Weil ich das Kind weiß, kenne. Weil ich das Kind kenne. Wenn man ihr sagt, du hast das jetzt zu sagen und du gehst jetzt zum Staatsanwalt, dann tut die das. Ja, wenn Sie es sagen, vielleicht. Wie auch Herr Fehrbach es vielleicht tut, wenn Sie es zu ihm sagen. Herr Fehrbach tut, was ich sage. Das wird er tun. Das tut er auch. Und warum soll sie... Herr Fehrbach wird tun, was ich sage. Und warum soll ihre Tochter zu einem Zahnarzt besonders nett sein, sonst macht der einen Rückzieher, den er eben schon gemacht hat? Sie soll zum Zahnarzt gehen, und zwar zu Dr. Sand und sich die Wurzeln ziehen lassen, habe ich ihr gesagt. Meine als Rückzieher. Von Rückzieher ist überhaupt... Sie soll sich das ziehen lassen, habe ich ihr gesagt, die Wurzeln. Also, da bringen Ihre Ausreden, wenn er mir nicht zu billig, ja? Ja, also, Herr Staatsanwalt, das Kind läuft seit anderthalb Jahren mit einer Wurzel im Kiefer herum. Ja, das haben Sie ihr in einem Brief geschrieben, das ist richtig. Und sie war auch bei Dr. Sand schon. Aber ein Rückzieher... Zum Zahnarzt. Sie sollte keinen Rückzieher machen. Die hat dreimal ist die schon operiert worden, kriegt immer durch eine Backe. Nein. Ich habe ihr gesagt, sei sie sollte zum Zahnarzt Dr. Sand gehen. Sei und sollte nicht wieder Rückzieher machen. Besonders nett, sonst macht der einen Rückzieher. Es war ja nur von Dr. Sand die Rede aus Pasing. Das ist ein Chirurg, der das aufmacht. Von dem Zahn ja. steht nichts mehr drin. Also das haben Sie nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie soll zum Zahnarzt gehen. Ja, natürlich. Sein extra Verschummer. Ja, weil das Kind ja auf der Straße rumflaniert. Warum schreiben Sie nicht in einen Brief? Das haben Sie vorher schon in einem Brief ach, geschrieben. Ach, da kann man ja hundertmal das Gleiche sagen. Kennt doch Silvia. Also mit der Ausrede, ich glaube, dass Sie in dieser Ausrede zu unheben haben. Es ist so. Und was sagst du dazu, dass Sie mit dem Fehrbach mit dem Wagen am Mittwoch vor Ostern nach München gefahren sind? Ich bin nicht mit Mittwoch am Ostern nach München gefahren. Mit Fehrbach? Nein. Ich bin mit dem Zug. Bestimmt, nein. Ich bin mit dem Zug gefahren, Herr Staatsanwalt. Wir sind mit dem Wagen mit Fehrbach runtergefahren. Ich bin mit dem Zug 10:25 Uhr gefahren.